Abwehrhaltung. Habe genug gelitten. Lasse mich ohne Gegenwehr erschlagen, weil ich es mir verdient habe. Mein Haus ist grau-grün wie letztens der trübe Urin. Was bist du nur für ein Mensch, sagte sie. Mach was aus deinem Leben, sagte sie. So ein Wahn, dachte ich. Ja, was denn? Habe genug gelitten, dachte ich. Keiner begreift, was ich will. Es geht alles durcheinander. Wie schmeckt ein Kuss? Ja, wie denn? Was erwartest du? Lecke am Rasierwasser, weil ich es mir verdient habe. Im Totenbuch steht, dass die Möglichkeiten verwirkt werden irgendwann. Möchte mal wissen, was das bedeutet für mich. Möchte das wirklich wissen. Das ist doch kein Spaß, das Saufen. Nun mach schon, wie letztens, ohne Gegenwehr.